Ach, sicher, Mama, ne? Das ist schon alles mal sehr traurig. Ja, nun komm, du musst ja noch nicht gleich am Heulen fangen. Verdorri noch mal. Was meinst du, wie mir am Herzen war, wie wir da heute das letzte Mal in der Waschkau standen? Ich hab den Emil letzte Mal am Puckel abgeschrubbt. Junge, du, da hatte ich aber noch ganz schön Druck auf der Auge. Nicht trotz die Brille. Hast du Kaffee? Ach so, jo, jo, nee, lass mal. Steht ja hier unter die Mütze. Ich tu selbst eingießen. Danke. Ja, aber trotzdem, du, das war auch schon ein Erlebnis. Nicht, wie wir da alle so am Schacht standen, nicht ganz feierlich, Hände vom Bauch. Und kam der letzte Wagen, da hat sie so schön mit Kreide draufgeschrieben: Ich bin der Letzte. Nicht? Und obendrauf hatten sie so einen Eichenholzdeckel, der wurde dann von 12 Bergschülern unter der Klänge von der Zechenkapelle: Glück auf, ihr Bergleut, jung und alt, seid froh und wohlgemut. Ich haben sie dann den Deckel so langsam auf den Schacht gelegt, nicht den Bergschüler. Ja, und dann trat auch das letzte Mal noch unseren Assessor hervor, nicht? Aber Junge, du, der war diesmal ganz zahm, nicht? Hielt eine Rede. Er bedankt sich bei der Regierung, für dass sie den Bergbau so schön bei der Stilllegung behilflich gewesen wäre. Nicht? Ohne unsere Regierung wäre uns diese nette Feierstunde ja gar nicht möglich gewesen. Ich sag da so. Und deshalb wäre auch schön, dass dieser eine Herr vom Wirtschaftsministerium auch mit bei wäre, nicht? Sozusagen persönlich den ersten Sargnagel im Deckel von unserem Püt hauen könnte. Nicht? Weil der sich ja da auch richtig schön drum verdient gemacht hätte. Ja, nee, du, danke, lass mal, Zucker habe ich schon. Ja. Ja, jetzt tritt der eine noch vor. Ich glaube, von Bonn war der weg. Nicht richtig feierlich mit seinem schwarzen Mantel, den weißen Helm am Kopf. So, Ministraldirigent, sagt der Emil, nicht wer der. Ach, der sprach aber auch ganz verquetscht. Nicht erzählt, aber in Bonn, also alles ganz traurig wäre wegen unserem Schicksal. Nicht? Und zwar würden die Herren da, seit Jahren schon, mein da, würden die immer nur am deutschen Bergmann denken. Nicht? Und wie, dass wir in der Zechenwohnung bleiben könnten oder auch der Deputatkohle, nicht? Das wäre ein ganz schön heißes Eisen für die Zukunft. Aber sagt er, die Sorgen des deutschen Steinkohlenbergbaus, also weiß ich auch nicht, ne? Die gingen, die Minister und Abgeordnete, Verfassungsschutz und was sie so alles in Bonn am Laufen haben, da gingen die alle mit schlafen, nicht? Meine, da war die dann doch so aufrecht. Und dann erzählt er noch von dieser sogenannten Energiepolitik. Und zwar hätten sich da, namens der Regierung, sagt er, hätten sich da das Schicksal, nicht vielleicht auch schon mal höhere Mächte, der Zug der Zeit, die hätten sich wohl so ein bisschen zusammengetan, nicht, und ausgerechnet gegen die Steinkohle. Aber er meint, das wäre eben Bergmannslos, nicht, und hätten wir doch selber so oft in den schönen Lieder gesungen, nicht, dass man da eben gar nichts gegen machen kann. Und zwar, ich weiß nicht, Mama, ob du dich noch erinnern tust, wie die Kohlenkrise anfing, nicht weil die Schiffe gesunken sind mit den Preisen. Dieses war der Beginn der deutschen Energiepolitik, meinte er, wie also damals der erste amerikanische Kohle im Land kam. Nicht? Und sagt er so, oh, da wurde er richtig ein bisschen böse bei. Das wäre doch ein ziemlicher Blödsinn, wenn die Leute immer erzählten, dass unsere Regierung da was falsch gemacht hätte. Nicht? Die konnte ja gar nichts falsch machen, weil sie doch überhaupt gar nichts gemacht hat. Nicht? Und zwar wäre das eben in eine freie Wirtschaft, sagt er, wäre das schon mal so üblich, dass eine Energiepolitik darin besteht, dass es ja eben überhaupt keine gibt, ne? Aber sagt er, den deutschen Bergbau, der die Grundlage gelegt hat für ein Wirtschaftswunder, wird immer ein ehrenvolles Dingens, nicht? Also, dass sie da in Bonn noch gerne an uns zurückdenken würden, auch wenn es uns schon lange vielleicht gar nicht mehr gibt. Ja, naja, aber ist doch schon ganz schön traurig, ne? Ne, danke, Mama, du, lass Kuchen möchte ich nicht. Heb auf, wenn der Hedwig von der Arbeit kommt. Mir ist das heute doch richtig so ein bisschen am Magen geschlagen. Nicht diese Feierlichkeit. Weißt du, das war so wie bei Onkel Alvis seiner Beerdigung, wie der noch lebte. Nicht, da konnte man doch den Blödmann nie richtig verknusern. Nicht, und ich selbst hab manchmal richtig hässliche Redensarten über ihm geführt. Ja, jetzt mit meinem Arbeitsplatz ist genauso. Nicht, scheiß Püt, haben wir manchmal gesagt, verdammte Maloche. Nicht, aber jetzt, wo der Pizzo von einem gegangen ist, nicht, da ist das wie bei Onkel Alvis eine Beerdigung, nicht? Das ein, das aber ganz schön am Herzen da nacht, nicht? Oder greift. Ja, das hat auch dieser eine aus Bonn gesagt, dass wir nicht nur Murks gemacht hätten all die Jahre. Och, das wäre sogar der Regierung bereit zum Anerkennen. Nicht die ganze Anstrengung und Modernisierung und Mechanisierung. Ich meine also der Hobel mit und der automatische Streben mit dem wandernden Ausbau. Nicht Hydraulik, alles. Ich sag da, Sie können stolz darauf sein, dass unter diesem Deckel eine der modernsten Schachtanlagen liegt, nach der sich unsere EWG-Partner aber alle 10 Finger lecken würden. Ja, ja, dann wollen wir noch hinweisen auf die viele Hilfe, nicht, was wir von der Regierung geschenkt gekriegt hätten. Nicht selbst in die Wahljahre, wo die Regierung doch besonders heftig beschäftigt wäre mit der Propaganda, wie sie der Wahl wieder gewinnen kann. Nicht selbst in diese schwere Zeiten hätten die in Bonn oder in Düsseldorf nicht den Ruhrkumpel nie vergessen und ihn immer noch mal eine Kleinigkeit zugeschoben. Nicht, und dann wünschte uns auch alles Gute in neuen Berufsleben. Und schloss mit dem Wort von ein gewisser Herr Katzer, die Kohlenkrise darf nicht auf den Rücken der Bergleute gelöst werden. Nicht, da sagt er noch so. Ja, dann bückt er sich, ich nahm Hammer und Nagel und haut sich am Finger. Ich so, kurz unter den Daumennagel. Ja, Junge, dann kam Trommelwirbel, nicht? Ja, zum letzten Mal, Glück auf, der Steiger kommt. Nicht, da haben wir alle die Kappe bei abgenommen. Dann haben die Zimmerhauer den Deckel richtig dicht genagelt. Naja, weißt du, Mama, sicher, für uns ist das alles schwer, nicht? Gibt kein Vertun. Und ich sage auch für den Emil, du fängst jetzt als Fahrer an bei der Wäscherei. Wie mir aber das da in diese automatische Autowaschanlage gefallen wird, das kann man schlecht vorhersagen, nicht? Ist schweres Schicksal, nicht? Das soll das ja sogar sehr nass sein. Ich muss mal immer in Gummizeug mal lochen. Aber ich sag, dieser Herr aus Bonn, Junge, Junge, du, der möchte ich aber auch nicht sein. Guck mal, jeden Tag bald muss er auf einen anderen Püt seine Rede halten, nicht? Bis dass der deutsche Bergmann gesund geschrumpft ist. Nee, du, mit dem Mann möchte ich nicht tauschen. Mama, du, ich glaub, wenn ich die Regierung wäre, ich würde doch eine Energiepolitik machen. Auch wenn das vielleicht passieren könnte, dass der deutsche Bergbau auch diesmal nicht ganz vor der Hunde geht. Du, auch auf die Gefahr hin. Ehrlich.